Man geht nicht von der Fahne, sagte der Einarmige. Auch nicht und erst recht nicht, wenn die Sache verloren ist. Das, sagte der Einarmige, tut nur Back. Ich habe überhaupt nichts gegen Back, sagte der mit dem Kopfverband. Und wenn die Sache verloren ist, wäre es verantwortungslos dumm, bei der Fahne zu bleiben. Was aber, wenn die Sache, für die so viele von uns schon gefallen sind, verloren nur scheint? Sagte der mit dem Kopfverband, entrollte die Fahne und die flatterte sogar, wie er ins Roggenfeld ritt.